Was lehren uns die Heiligen über die Andacht zu Maria? Die Heiligen lehren uns über die Andacht zu Maria, dass ihre wahren Verehrer von ihr mit der zärtlichsten Mutterliebe geliebt und beschützt werden und dass sie durch ihre Vermittlung sicher sind, Jesus zu finden und in das Paradies zu gelangen.